Radio Freies Köllerbach und die Köllerbacher Wiesen-Cowboys sind stolz, euch präsentieren zu können, live, heiß und jetzt und wild, Safari Krönspan! Au!